Nun beginnen schöne Sommerwochen für Toni Buddenbrook. Sie blüht auf. Nichts lastet mehr auf ihr. Sie macht weite Spaziergänge mit Morten, der ein unterhaltender Begleiter ist, wiewohl seine Meinungen ihr ein wenig hitzig und absprechend vorkommen. Toni schilt ihn, wenn er mit etwas ungeschickter, aber zorniger Geste alle Adligen für Idioten und Elende erklärt, aber sie ist sehr stolz darauf, dass er ihr gegenüber offen und zutraulich seine Anschauungen ausspricht. Irgendwo, wenn der Strand zu steinig wird, klettern sie hinauf, um droben durch das Gehölz den ansteigenden Weg fortzusetzen. Es ist sehr still und feierlich hier oben. Das leise Rauschen der Bäume vermischt sich mit dem des Meeres, das sich dort tief unten ausbreitet und in dessen Ferne das Takelwerk eines Schiffes zu sehen ist. Das ist die Bürgermeister Steenbock. Die geht nach Russland. Ach, mit dem möchte ich nicht mit. Beim Zahlen muss es ja noch empörender zugehen als hier bei uns. Jetzt fangen Sie wieder mit den Adligen an. Meine Schulfreundin Armgard von Schilling lebt hier auf einem Rittergut mit Herrn von Maibohm. Sie ist ganz anders, als Sie glauben. Na, sicherlich gibt's Ausnahmen, aber ist das richtig, jemand braucht bloß geboren zu werden, um ein Auserlesener und Edler zu sein, der verächtlich auf uns andere herabblicken darf? Niemand will auf Sie herabblicken. Na, Sie sagen das nur so. Nein. Nicht nur so. Vom Badestrand der Lübecker Gesellschaft sind sie jetzt schon weit entfernt. Hier beginnt der wilde Strand. Gestürzte, zerborstene Baumstämme liegen halb im Wasser. Große Steine verstellen den Weg. Mein Vater sagt, Buddenbrooks, das ist gerade so wie eine Adelsfamilie. Und Sie sind die Tochter eines Patriziers aus Lübeck und ich bin nur der Sohn eines Lotsenkommandanten. Reden Sie doch nicht so. Ich bin gerne bei Ihnen hier am Strand. Ja, das will ich Ihnen so gerne glauben. Soll ich Sie jetzt allein lassen? Nein, nein. Die See hat hier ein Schiffswrack angespült. Es ist ein einsamer Ort. Und es ist Morten Schwarzkopfs Badeplatz. Er zieht sich hinter das Wrack zurück, um sich auszukleiden. Wollen Sie ein Geheimnis bewahren? Sehen Sie mal. Morten zieht aus einer Tasche seiner Joppe das Ende eines schmalen, bunt gestreiften Bandes hervor und sieht mit einem Gemisch von Erwartung und Triumph in Tonis Augen. Was ist denn das? Das bedeutet, dass ich in Göttingen einer Burschenschaftsverbindung angehöre. Gefährliche Demokraten. Nun wissen Sie es. Aber sagen Sie es bloß nicht, mein Vater! Es gäbe ein furchtbares Unglück. Wir wehren uns gegen die jetzige Rangordnung der Stände. Wir erkennen den faulen Adel nicht mehr an. Wir wollen, dass alle Menschen frei und gleich sind. Alle Menschen? Gleich? Und dazu fordern wir die Freiheit der Presse. Ja, die Wahrheit wird unterdrückt. Ja, die Wahrheit wird unterdrückt. Das gibt es im privaten Leben auch, wissen Sie? Außerdem fordern wir die Freiheit der... Wir? Von wem sprechen Sie? Wir? Das sind die Burschenschaften. Es bleibt unser Geheimnis. Und schon ist es Herbst. Die trübe, zerwühlte See ist weit und breit mit Schaum bedeckt. Große, starke Wogen wälzen sich mit einer unerbittlichen und furchteinflößenden Ruhe heran, neigen sich majestätisch, indem sie eine dunkelgrüne, metallblanke Rundung bilden, und stürzen lärmend über den Sand. Einmal überrascht ein Gewitter die beiden am Strand. Sie laufen auf das Wrack zu. Die Kajüte verspricht Schutz vor dem Regen. Sie trocknen sich notdürftig ab im Halbdunkel. Dann sind die beiden plötzlich vor Verlegenheit ganz still. Man hört nur noch den Regen, den Wind und die umstürzenden Wellen. Durch eine Lücke zwischen den morschen Balken des Wracks schauen sie hinaus auf das wild aufschäumende Meer. Morten nimmt, ohne etwas zu sagen, Tonis Hände und küsst sie. Dann schaut er hoch und küsst Toni auf den Mund. Die beiden sitzen noch immer stumm nebeneinander auf der Bank in der Kajüte des Schiffswracks. Dabei ist das Unwetter schon längst vorübergezogen. Wie aus einer Trance erwacht, holt Morten ein kleines Päckchen aus seiner Tasche. Das kam für dich. Oh. Hätte ich dir gleich geben sollen. Wer ist denn Grünlich? Nix Grünlich. Er ist ein Geschäftsmann meines Vaters. Macht er Geschenke? Es hat nichts zu bedeuten.